Leidenschaft. Leidenschaft kommt aus dem Herzen und manifestiert sich als Optimismus, Erregung, emotionale Verbundenheit, Entschlossenheit. Sie ist der Treibstoff für einen nie erlahmenden Drang. Begeisterung ist tief in der Freiheit zu wählen verwurzelt, nicht in den Umständen. Enthusiasten sind überzeugt, dass man die Zukunft am besten vorhersagen kann, indem man sie selbst erschafft. Begeisterung wird sogar ein moralischer Imperativ, sodass die Person Bestandteil der Lösung wird, nicht des Problems, das darin besteht, sich grundsätzlich hoffnungs- und hilflos zu fühlen. Aristoteles sagte: Wo die Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen, liegt unsere Berufung. Wir können auch sagen: Dort liegt unsere Leidenschaft, unsere innere Stimme. Das, was unserem Leben Energie verleiht und uns antreibt. Das ist der Brennstoff im Herzen der Vision und der Disziplin. Es sorgt dafür, dass wir dabei bleiben, wenn alles andere uns sagt, wir sollten aufhören. Ein Mann, der von seinem Arzt gefragt wurde, wie viele Stunden er pro Woche mit Arbeiten verbringe, antwortete: Das weiß ich nicht. Wie viele Stunden pro Woche atmen Sie? Wenn das Leben, die Arbeit, die Freude und die Liebe sich alle um die gleiche Sache drehen, hat man Leidenschaft. Der Schlüssel zur Erzeugung von Leidenschaft in unserem Leben liegt darin, unsere einzigartigen Talente, unsere besondere Rolle und unseren Zweck in der Welt zu finden. Bevor Sie entscheiden, was für einen Job Sie machen wollen, müssen Sie sich unbedingt selbst kennen. Eine Grundlehre der griechischen Philosophie lautet: sich selbst erkennen, sich selbst beherrschen, sich selbst geben. Das ist unendlich weise und auch die Abfolge stimmt. Unsere Talente, unsere Berufung, unsere Rolle im Leben werden gewöhnlich eher entdeckt als erfunden. Sir Lawrence van der Post schreibt: Um in uns selbst zu blicken, müssen wir nach innen schauen, in jenes Gefäß, das unsere Seele ist. Wir müssen sie uns ansehen und ihr zuhören. Solange wir nicht in das hineingehört haben, was durch uns träumt, mit anderen Worten, solange wir nicht auf das Klopfen an der Tür in der Dunkelheit reagiert haben, werden wir nicht in der Lage sein, diesen Augenblick in der Zeit, in dem wir gefangen sind, wieder auf jene Stufe zurückzuheben, wo der große Schöpfungsakt abläuft. Die Menschen, die große Beiträge im Leben leisten, sind jene, die auf das Klopfen an der Tür reagieren, auch wenn sie Angst davor haben. Mut ist die Essenz von Leidenschaft. Er bedeutet, wie Harold B. Lee einmal sagte, dass alle Tugenden an der Grenze ihrer Leistungskraft arbeiten. Die Auffassung, dass die Fähigkeit eines Menschen sein Talent ist, ist zwar weit verbreitet, aber falsch. Fähigkeiten sind keine Talente. Talente setzen zwar Fähigkeiten voraus, doch die Leute können auch über Fähigkeiten und Wissen in Bereichen verfügen, wo ihre Talente nicht liegen. Wenn Sie einen Job haben, der Ihre Fähigkeiten erfordert, nicht aber Ihre Talente, wird es der Organisation nie gelingen, Ihre Leidenschaft oder Ihre innere Stimme anzuzapfen. Sie werden dann mechanisch das tun, was von Ihnen verlangt wird, aber es wird immer so aussehen, als brauchten Sie Kontrolle und Motivation von außen. Wenn man dagegen Leute einstellen kann, deren Leidenschaft sich mit dem Job überschneidet, werden sie gar keine Kontrolle brauchen. Diese Leute werden sich selbst besser managen, als das irgendjemand anders könnte. Ihr Leben kommt von innen, nicht von außen. Ihre Motivation ist innerlich, nicht äußerlich. Erinnern Sie sich nur mal an ein Projekt, bei dem Sie selbst leidenschaftlich engagiert waren, das so überzeugend und so fesselnd war, dass Sie kaum noch an etwas anderes denken konnten. Musste man Sie damals managen oder überwachen? Natürlich nicht. Schon der Gedanke, jemand könnte Ihnen sagen, wann und wie Sie es machen sollten, wäre eine Beleidigung gewesen. Wenn wir uns einer Arbeit hingeben können, die ein Bedürfnis, unser Talent und unsere Leidenschaft miteinander verbindet, entfesseln wir unsere Kräfte.